fest ist der Schritt, fest ist der Tritt. Links, zwei, drei, vier, jeder ist der Ritt. Und so marschiert man heute in jedem Städtchen. Und davon träumt heute jedes deutsche Mädchen. Denn die schwarze SS und die braune SA hat das jedem heute gefällt. Und ist das schön auf der Welt. Die braune SA hat von jedem heute gefällt und ist das Schönste auf der Welt.